Am 10. Juni litten die Jugendlichen und Studenten aus allen Landesteilen auf dem Gipfel vom Gebirge Baekdu einen feierlichen Eid ab. An der Veranstaltung dazu beteiligten sich Choi Ryong-hae, Mitglied des Präsidiums des Politbüros und stellvertretender Vorsitzender des Setka der Partei der Arbeit Koreas und stellvertretender Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der DVJK, die Mitarbeiter der betreffenden Bereiche und die Angehörigen der Exkursionsmarschgruppe. Nach dem Vorlesen vom ersten Sekretär des Zentralvorstandes des Jugendverbandes Jun Yongnam schworen die Teilnehmer feierlich, mit dem Genossen Kim Jong-un an der Spitze der Songun-Revolution unter der Fahne des kimilsungistisch-kimjongilistischen Jugendverbandes die im Gebirge Baekdu begonnene koreanische Revolution, die Songun-Revolution, von Generation zu Generation zu vollenden.